dir zählt nur was zu gewinnen ist. Du willst alles haben und du zählst auf jedes Hindernis mit offenen Armen. Wenn du spielst, geht nebenbei so viel kaputt. Doch das macht dich an, was du suchst, sobald du's gefunden hast, ist alles getan. Beinahe. Ich kann in deiner Welt allein. Wie kann jemand so hübsches nur so hässlich sein? Du kriegst, was du willst, willst alles und nimmst noch mehr. Doch ich lauf dir jetzt nicht mehr hinterher, weil du nur mit falschen Farben malst. Hab ich ein Bild von yeah.